Teil 4. Wie sie endlich den GS überwinden. Kapitel 17. Wenn sie herausgefunden haben, dass es gar nicht schwierig ist, ist es ganz einfach. Realität ist eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Albert Einstein, Wissenschaftler, Verfechter des Großartigen. Eines Tages, als ich in meinem lichtdurchfluteten Haus in Kalifornien saß und Zeitung las, die Türen weit offen und die Stereoanlage voll aufgedreht, flatterte plötzlich ein Vogel in mein Wohnzimmer. Er schlug wie verrückt mit den Flügeln, flog gegen Lampen und Pflanzen und verbreitete Blätter, Federn, Ausscheidungen und Panik im ganzen Raum. Beim Versuch zu entkommen, donnerte er immer wieder gegen die Fensterscheibe, während ich ungeschickt versuchte, ihn mit einem Flipflop zurück zur offenen Tür zu scheuchen. Es war herzzerreißend, ihn zu beobachten. Der Arme keuchte und hatte die Augen weit aufgerissen. Sein kleines Vogelherz war sicher kurz davor, vor lauter Angst zu explodieren, als er ein ums andere Mal mit voller Wucht gegen die Scheibe flog. Schließlich gelang es mir, ihn in die Freiheit zu bugsieren. Ich brauchte ein paar Minuten, um mein eigenes kleines Vogelherz zu beruhigen, während ich mich am Ort des Geschehens umsah. Ich stellte mir die Verwirrung und den Frust des kleinen Wesens vor. Ich kann den Himmel sehen. Er ist gleich dort. Wenn ich nur schnell und kräftig genug fliege, schaffe ich es dorthin. Das brachte mich auf den Gedanken, wie viele von uns ihr Leben so leben. Wir sehen das, was wir wollen, und bringen uns fast um bei dem Versuch, es zu erreichen. Leider auf eine Art und Weise, die unmöglich ist. Wenn wir jedoch einfach damit aufhörten, kurz zur Ruhe kämen und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachteten, dann würde uns auch die Tür auffallen, die diese nette Frau im Bademantel auf der anderen Seite des Zimmers für uns offen hält und die zu unserem Ziel führt. Durch diese Tür müssten wir dann nur noch hindurchfliegen. Was für ein Drama wir immer veranstalten. Wir gehen völlig in den Geschichten auf, die wir uns einreden. Ich habe nicht genügend Geld, ich bin nicht gut genug, ich kann meinen Job nicht kündigen, ich bin faul, meine Frisur sitzt nicht. Wir klammern uns mit hängenden Köpfen an falschen Überzeugungen fest, als handle es sich um mit Scheiße gefüllte Rettungsboote. Kein Wunder, dass wir das buchstäblich endlose Meer der Möglichkeiten um uns herum gar nicht mehr wahrnehmen. Sind Sie je eine Straße entlang gegangen, durch die Sie schon tausendmal gelaufen sind und haben dabei unerwartet ein Haus, einen Baum, einen Briefkasten oder etwas anderes Offensichtliches entdeckt, das Sie vorher noch nie bemerkt hatten? Ist Ihnen auch schon mal plötzlich die Augenfarbe von jemandem aufgefallen, der Ihnen seit Jahren vertraut ist? Ist Ihnen beim Anblick Ihrer Mutter je der Gedanke gekommen, ich befand mich einst im Inneren dieser Frau? All diese Dinge sind nicht aus dem Nichts erschienen. Als sie sich ihrer bewusst wurden, waren sie schon da. Aber sie haben sie immer übersehen, weil ihr Fokus woanders lag. Hier kommt eine coole Übung. Schauen Sie sich um, egal wo Sie gerade sind, und zählen Sie alle roten Gegenstände. Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, damit Sie wirklich jeden finden. Schließen Sie dann die Augen und versuchen Sie sich, ohne aufzusehen, an die gelben Dinge in Ihrer Umgebung zu erinnern. Davon gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge. Doch Sie haben sie nicht wahrgenommen, weil Sie nur nach den roten Sachen Ausschau gehalten haben. Das, worauf Sie Ihren Fokus richten, wird Ihre Realität. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir etwas sehen, es aber nicht bemerken. Das Gleiche gilt für Emotionen, Gedanken, Überzeugungen, Deutungen, Geräusche, Träume, Chancen, Gerüche und Ansichten. Für Möglichkeiten, sich wohlzufühlen. Reaktionen und ausbleibende Reaktionen. Für Dinge, die man sagen könnte und Gelegenheiten zu helfen. Da wir so auf unseren Lebensweg versteift sind und auf unsere Geschichten darüber, wer wir sind und wie unsere Realität aussieht, kratzen wir immer nur an der Oberfläche dessen, was uns jederzeit zur Verfügung steht. Wir sind umgeben von zahllosen, großartigen Versionen der Realität, die allesamt wie schüchterne Teenager-Mädchen beim Schulball an den Wänden lehnen. Sie warten nur darauf, dass wir sie zum Tanzen auffordern. Der Dichter William Blake formulierte einmal wortgewandt: Wenn die Pforten der Wahrnehmung geläutert würden, würde jedes Ding dem Menschen erscheinen, wie es ist. Unendlich. Warum also sollte man etwas erschaffen, was nicht absolut toll ist? Ich meine, immerhin geht es hier um ihr Leben. Sie können buchstäblich jede Realität erschaffen, die Sie sich wünschen. Sie müssen sich nur dazu entschließen, all diese negativen Vorstellungen zu überwinden. Zum Beispiel die Überzeugung, dass das Geld, das Sie so begehren, böse ist. Oder die, dass Sie Angst vor Nähe hätten. Oder die Vielzahl der anderen liebgewonnenen Ausreden, die Sie für bedeutsam halten, die aber eigentlich eher niedlich sind. Immer wenn ich mich selbst durch eine kreative Auswahl an neuen Ausreden beeindrucken möchte oder dazu ansetze, eine Selbstmitleidsparty zu feiern, erinnere ich mich an Ray Charles. Seine Musik höre ich nur selten, aber ich denke an ihn, wenn ich einen Tritt in den Allerwertesten brauche. Er war ein armer, blinder Angehöriger einer Minderheit, der mit 15 weise wurde und im farbigen Teil der Stadt aufwuchs. Alles zu einer Zeit, in der die Sklaverei noch keine allzu ferne Erinnerung war. Und doch gelang es ihm, einer der einflussreichsten und erfolgreichsten amerikanischen Musiker aller Zeiten zu werden. Er verschwendete einfach keine Zeit auf Ausflüchte. Jeder meiner »Ich bin so arm dran« Gedanken schrumpft zu einem jämmerlichen »netter Versuch«, aber nein, zusammen, wenn ich ihn mit Rays Erfahrungen vergleiche. Das zwingt mich dazu, mein Leben und die Ausflüchte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wirklich? Will ich mich davon ernsthaft aufhalten lassen? Sie müssen sich nur dafür entscheiden, alles loszulassen, was Ihnen ach so wichtig vorkommt, Ihnen aber nicht gut tut. Und dann die Realität manifestieren, die Sie sich wünschen. Das Leben ist eine von Ihrer Wahrnehmung erschaffene Illusion. Aber Sie können es ändern, wenn Sie sich nur dazu entschließen. Unsere gesamten Erfahrungen hier auf diesem Planeten werden davon bestimmt, wie wir unsere Realität wahrnehmen wollen. Ich weiß, schön wär's. So einfach kann es doch gar nicht sein. Wenn es so einfach wäre, warum bin ich dann so lange immer wieder mit dem Kopf gegen die Glaswand meines selbst erschaffenen Durchschnittslebens geflogen? Bevor Sie sich davon runterziehen lassen, denken Sie daran, das Herumstolpern in Realitäten, in denen wir glauben, gefangen zu sein, ist wertvoll, weil wir dadurch wachsen, lernen und uns entwickeln, wenn auch auf die harte Tour. Sie können jedoch selbst entscheiden, wie lange diese Schulzeit dauern soll, wie lange Sie immer und immer wieder an den gleichen Problemen arbeiten wollen. Talar und Barrett für ihre Abschlussfeier liegen schon gewaschen und gebügelt bereit und warten darauf, von ihnen angezogen zu werden. Sie müssen nur ihre momentane Geschichte loslassen und eine neue schreiben, die dem entspricht, was sie wirklich sind.